Kundgabe 5553. Empfangen durch Bertha Dudde am 12.12.1952. Liebe Ausstrahlung Gottes ist Seligkeit. Einschränkung im Leben. Mit meiner Liebe umfasse ich alle meine Geschöpfe. Doch ob sie meine Liebe spüren, das ist jedem einzelnen Geschöpf überlassen, inwieweit es sich in meinen Willen einfügt, also seinen einstigen Widerstand gegen mich aufgibt. Meine Liebestrahlung kann es annehmen oder auch zurückweisen. Entsprechend wird das Geschöpf auch meiner Liebe inne werden oder sie nicht empfinden können. Im Muss-Zustand fügt sich das Wesen zwar in meinen Willen ein, das heißt, es kann mir keinen Widerstand leisten, aber es ist sich nicht dessen bewusst, was meine Liebekraft bedeutet. Es lebt wohl und ist tätig, doch das Gefühl der Beglückung über seine Tätigkeit mangelt ihm. Als Mensch aber, im Stadium des freien Willens und des Denkvermögens, ist es ihm freigestellt, sich von meiner Liebe durchstrahlen zu lassen oder sich zu verschließen jedem Zustrom göttlicher Liebekraft. Und dann schafft es sich selbst den Zustand der Seligkeit oder den Zustand der Glücklosigkeit, was der Mensch aber erst dann begreifen kann, wenn er einmal von meiner Liebe berührt worden ist. Denn meine Liebestrahlung berührt die Seele, und diese empfindet das Glück, selbst wenn der Mensch rein körperlich keine Wahrnehmung hat. So wie sich aber der Mensch bewusst ist, mit mir in innige Verbindung treten zu können, und also nun diese Bindung herstellt, erfüllt ihn auch eine stille Glückseligkeit. Ein Friede ist in ihm, der ihm nicht anders geschenkt werden kann, als durch Zuleiten meiner Liebekraft. Es fühlt sich der Mensch in mir geborgen. Alles Unstete fällt von ihm ab. Er hat sich erfassen lassen von meiner Liebe. Und er empfindet sie nun auch so, wie es ihm zuträglich ist, solange er auf Erden weilt. Er kann im irdischen Körper nur ein gewisses Maß ertragen, will er tauglich bleiben für die ihm gestellte Erdenaufgabe. Und erst wenn er ausgereift ist, ist er fähig, mehr zu empfangen. Ansonsten die Seligkeit auf Erden bei manchen Menschen offensichtlich wäre und für die Mitmenschen einen Glaubenszwang bedeutete. Meine Geschöpfe, die Menschen auf Erden, sollen aber frei aus sich heraus mir zustreben. Sie sollen sich öffnen für meinen Liebestrahl. Sie sollen ohne den geringsten Widerstand sich mir hingeben, um nun meine ganze Vaterliebe erfahren zu dürfen, die unbegrenzt ist und nur immer beglücken will. Jeder Mensch kann sie empfinden, doch er muss jeden Widerstand aufgeben, denn aus meiner Liebe sind alle meine Geschöpfe hervorgegangen. Meine Liebe verändert oder verringert sich ewig nimmer. Und darum gilt sie allen, doch sie wartet darauf, sich äußern zu können, was allein nur am Willen des Menschen liegt. Amen.